Nun geben uns die Eltern aber nicht nur das Leben. Sie nähren uns auch, erziehen uns, beschützen uns, sorgen für uns, geben uns ein Zuhause. Und es ist gemäß, dass wir es so nehmen, wie wir es von unseren Eltern bekommen. Damit sagen wir den Eltern: Ich nehme alles mit Liebe. Das gehört natürlich dazu. Ich nehme es mit Liebe. Das ist eine Form des Nehmens, die gleichzeitig ausgleicht, weil die Eltern sich geachtet fühlen. Sie geben dann umso lieber. Wenn wir so von unseren Eltern nehmen, ist es in der Regel genug. Es gibt Ausnahmen, die kennen wir alle. Es mag auch nicht immer sein, was und wie viel wir uns wünschen. Aber es ist in der Regel genug. Wenn das Kind erwachsen geworden ist, sagt es den Eltern: Ich habe viel bekommen und es genügt. Ich nehme es mit in mein Leben. Dann weiß sich das Kind zufrieden und reich. Und es fügt hinzu: Den Rest mache ich selbst. Auch das ist ein schöner Satz. Er macht selbstständig. Dann sagt das Kind den Eltern: Und jetzt lasse ich euch in Frieden. Dann ist es von seinen Eltern gelöst. Und dennoch behält es seine Eltern. Und die Eltern behalten das Kind. Wenn das Kind aber den Eltern sagt: Ihr müsst mir noch mehr geben, dann schließt sich das Herz der Eltern. Sie können dem Kind nicht mehr so gerne geben und so viel, weil es fordert. Und auch das Kind selbst, wenn es etwas bekommt, kann es dann nicht nehmen. Sonst würde ja sein Anspruch erlöschen. Wenn ein Kind auf seinen Ansprüchen an die Eltern beharrt, kann es sich nicht von ihnen lösen. Denn der Anspruch bindet das Kind an die Eltern. Doch trotz dieser Bindung hat es seine Eltern nicht. Und auch die Eltern haben nicht das Kind.